Kundgabe 881. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.04.1939. Vaterworte. Vereinigung mit ihm. So immer du zu mir deinen Ruf sendest, will ich dein Gebet erhören. Und es hat deine Seele die Wohltat empfunden, die ihr meine Nähe brachte, und sie dankbar in Empfang genommen. Alles, was der Welt den Tribut entrichtet, ist von dieser Wohltat ausgeschlossen. Sie lassen sich an irdischen Freuden genügen und begehren meine Liebe und meine Nähe nicht und sind sonach auch nicht wert, von mir beglückt zu werden. Doch aller anderen will ich stets gedenken, die mich zu ihrem Vertrauten machen, die in meiner Gnadensonne zu stehen begehren und unmittelbar Anschluss suchen an mich. Diese besitzen mich schon, denn ihre Liebe verbindet sie mit mir. Und wer mich liebt von ganzem Herzen, der nimmt mich auch selbst in sein Herz auf. Wogegen das herrlichste Geschenk auf Erden nicht annähernd ein solches Glück der Seele bereiten kann, als die Vereinigung mit mir, die von ewiger Dauer ist. Denn die ich erfasse mit meiner Liebe, die lasse ich nicht mehr, und sie wandern fortan unter meiner Liebe. Und ich begehre nichts weiter, als ihre Herzen voll und ganz zu besitzen. Denn sie sind meine Kinder und sollen als solche ihren Vater lieben, um ebenso wiedergeliebt zu werden von ihm bis in alle Ewigkeit. Amen.